Deutschlandfunk Kultur. Kakadu. Guten Morgen und frohe Weihnachten an alle, die eben vor den Nachrichten noch von der Bescherung gestern Abend geträumt haben. Ich bin Tim und versuche hier gerade in Bewegung zu bleiben. Es ist ganz schön kalt hier. Jede Menge Schnee, durch den ich stapfe. Ich suche nämlich nach den Spuren von Sanna und Konrad. Ihre Geschichte hört ihr jetzt. Ein Märchen, das vor vielen, vielen Jahren hoch oben in den verschneiten Bergen spielt. Dabei kann einem schon etwas fröstelig werden. Sichert euch lieber eine Decke, bevor ihr jetzt hört, was in der Winternacht passiert ist und wie es dazu kam. Bergkristall. Hörspiel von Mario Göpfert nach Motiven der gleichnamigen Erzählung von Adalbert Stifter. Hoch oben in den Bergen liegt das kleine Dorf Gscheid. Am Fuße eines steilen Schneeberges, den man den Gars nennt und der durch seine gewaltige Erscheinung schon Stoff für viele Erzählungen und Legenden geliefert hat, auch jene Geschichte, die ihr nun hören werdet, ist eng mit ihm verknüpft. Einst lebte in Gscheid ein Schuster mit seiner Frau und seinen zwei Kindern. Die beiden Geschwister Konrad und Sanna waren unzertrennlich. Oft sah man sie auf den Almwiesen und in den angrenzenden Wäldern umherstreifen. Je älter sie wurden, umso weiter zogen sie ihre Kreise durch Berg und Tal, und manchmal gelangten sie auf ihren Wanderungen bis in das Nachbardorf, wo die Eltern der Mutter lebten. Der Weg dorthin war beschwerlich. Er führte über einen hohen Bergrücken, einen Ausläufer jenes steilen Schneegipfels, der die beiden Ortschaften voneinander trennte. Nur selten fanden der Vater oder die Mutter Zeit, Konrad und Sanna auf ihren Spaziergängen nach Milsdorf zu begleiten, und so wurde es bald zu einer Gewohnheit, dass die Kinder allein zu ihren Großeltern wanderten, um sie zu besuchen und um Grüße oder Nachrichten zu überbringen. Einmal, es war am Morgen des heiligen Abends, machten sie sich wieder auf den Weg nach Milsdorf. Die Luft war mild, beinahe frühlingshaft, und über den ganzen Himmel war ein dünner, trockener Schleier gebreitet. Konrad und Sanna stiegen zügig gegen den Berg hinauf. Steiler und steiler wurde ihr Pfad, aber endlich neigte sich der Bergrücken und sie näherten sich jener Stelle auf dem Kamm, wo die rote Unglückssäule stand. Vor Jahren hatte man sie zum Andenken an einen Bäcker errichtet, der dort oben auf eine merkwürdige und ungeklärte Weise den Tod gefunden hatte. Konrad, so warte doch! Was rennst du auf einmal? Konrad, du sollst warten! Ich kann nicht so schnell. Komm mal her, Sanna. Schau dir das an. Die Säule. Jemand hat die schöne Säule umgeworfen. Ich glaube, sie ist von selbst umgekippt. Sieh nur, wie morsch das Holz ist. Man kann es zwischen den Fingern zerbröseln. Vielleicht ist ein Tier dagegen gestoßen. Es wird der Wind gewesen sein. Weißt du noch, wie es um den Hubertustag so gestürmt hat? Natürlich weiß ich das noch. Konrad und Sanna waren stehen geblieben. Sie betrachteten das runde Bild, das an der Säule festgenagelt war. Darauf war ein Bäcker zu sehen, wie er in seiner hellen Bäckertracht unter Tannenbäumen lag und einen Korb voller Brote und Semmeln umklammert hielt. Noch nie hatten die Kinder das Abbild des Bäckers aus solcher Nähe anschauen können. Sieh mal, wie bleich seine Hände sind und sein Gesicht. Und dabei sieht es so aus, als würde er bloß schlafen. Er schläft aber nicht. Er ist mausetot. Hat er wirklich hier oben gelegen? Vater hat es so erzählt. Aber der alte Matthias meint, es hätte bloß noch sein Korb dagestanden. Er selber sei nie mehr gesehen worden. Wahrscheinlich ist er irgendwo auf dem Berge verschollen. Verschollen? Was ist das? Na, verschwunden eben. Oder? Ein Wolf hat ihn sich geschnappt. Ein Wolf? Der Walkmüller behauptet, damals habe sich in unserer Gegend ein kranker Wolf herumgetrieben. Eine riesige Bestie mit Zähnen wie ein sibirischer Säbeltiger. Ach, der Walkmüller spinnt. Nein, echt. Und nachts habe er ein schreckliches Geheul angestimmt, das es bis ins Tal hinabgeschallt hat. Hör auf! Außerdem gibt es schon lange keine Wölfe mehr. Wer weiß, vielleicht ist noch einer übrig geblieben. Es gibt keine Wölfe hier. Ich rieche Bäckerfleisch, frisches Bäckerfleisch. Du bist gemein! Nachdem Konrad und Sanna eine Weile bergab gelaufen waren, lichtete sich vor ihnen der Wald und sie traten auf die Wiesen des Milsdorfer Tales hinaus. Obwohl dieses Tal um einiges tiefer lag als das von Gscheid und es hier für gewöhnlich wärmer war, so war doch heute der Boden leicht gefroren. In den breiten Wagenspuren glitzerten dünne Eistäfelchen. Aber die Kinder achteten nicht weiter darauf und beschleunigten ihre Schritte, als sie die Großmutter erblickten, die ihnen ein Stück entgegengegangen war. Arme Kinder, ihr wäret besser zu Hause aufgehoben bei dieser Kälte. Das macht uns gar nichts aus. Und in Gscheid ist es auch viel wärmer als hier. Das wird sich inzwischen geändert haben. Seit dem Morgen ist die Temperatur ständig gefallen. Und wir werden wohl auch noch Wind bekommen gegen Abend. Sanna, deine Hände sind ja völlig verfroren. Und du, Konrad, solltest deinen Schal lieber um den Hals tragen, anstatt um den Bauch. Ach, jetzt vorwärts in die warme Stube. Der Großvater wartet schon auf euch. So, nun erzählt mal. Was gibt es Neues in Gescheid? Sind die Eltern gesund? Hat der Vater denn genug Arbeit? Es hat sich nicht viel Neues zugetragen, seit wir das letzte Mal hier waren. Die Eltern sind gesund. Und Vater hat jetzt einen großen Auftrag bekommen. Da waren ein paar Herren aus der Stadt bei ihm, die haben allesamt Bergschuhe bestellt. Sie wollen nämlich im nächsten Sommer den Gars besteigen. So, den Gars wollen sie besteigen. Da haben sie sich ja etwas vorgenommen, die Herren aus der Stadt. Ich sag's ja immer, wenn es dem Affen zu gut geht, dann lässt er die Flöhe tanzen auf seinem Fell. Also wird es so rasch nichts mit einem Besuch bei uns. Vor Ostern ist nicht daran zu denken, sagt Vater. Nicht wahr, Konrad? Was? Dass sie vor Ostern keine Zeit haben. Vielleicht kann wenigstens die Mutter mal mit euch herüberkommen. Nein, sie muss Vater ja immer zur Hand sein. Aber sie lassen euch beide ganz lieb grüßen und wünschen ein gesegnetes Fest. Und wir haben auch etwas mitgebracht. Hier, die Wollhandschuhe hat Mutter für dich gestrickt. Oh, danke. Die brauche ich nötig. Und die Filzschuhe sind für Großvater. Die sind ja sogar zum Schnüren. Du, Konrad, hol doch mal den Schuhlöffel vom Fensterbrett. Was? Ach ja, natürlich. Konrad, was ist los mit dir? Er denkt die ganze Zeit an die rote Unglückssäule. Was ist mit der Säule? Sie ist umgekippt. Wahrscheinlich, als es zu Hubertus so gestürmt hat. So, das wundert mich nicht. War schon lange morsch, das Ding. Hat sich ja eh keiner mehr darum gekümmert. Hast du den Bäcker gekannt? Nein, er war doch einer der Eurigen. Ein Gescheiter. Er soll allerdings ein gutes Brot gebacken haben. Deshalb haben auch einige Milzdorfer bei ihm bestellt. Und weißt du, wie er umgekommen ist? Das frage besser deinen Vater oder dem Pfarrer. Aber da erzählt doch jeder etwas anderes. Ich weiß nur, dass eure Leute ihn tagelang gesucht haben. Die ganze Bergflanke sind sie abgelaufen. Später haben sie dann den Korb gefunden. Habt ihr denn nicht mitgesucht? Es hat uns keiner darum gebeten. Wer nicht um Hilfe fragt, wird auch keine bekommen. Der arme Bäcker. Bestimmt hat ihn ein Wolf gefressen. Ein Wolf? Ach was, besoffen war er, kam von einer Kindstaufe. Wir haben ihn noch singen hören, als er hier vorübertorkelte nach Mitternacht. Ist ihm recht geschehen. Wenn einer sein Maß nicht kennt, kann man ihn auch nicht bedauern. Was redest du da bloß wieder zusammen? Aber ein gutes Brot hat er gebacken. Er soll auf dem Berge verschollen sein. Das glaube ich gern. Es gibt ja genug Spalten und Schründe da oben. So breit und so tief, dass eine halbe Reiterarmee spurlos darin verschwinden könnte. Immer deine Geschichten. Du verschreckst mir ja die Kinder. Und das, wo sie noch den weiten Weg vor sich haben. Sie sind schon groß. Sie sollten wissen, dass der Berg seine Gefahren hat. Einmal bin ich oben gewesen und habe mit eigenen Augen in solch einen Eisschlund hinabgeblickt. Mich schauert es noch heute in den Gliedern, wenn ich daran denke. Man konnte keinen Grund sehen. Und ganz von unten kam ein dumpfes Brausen, wie von einem Höllenfluss. Da gab es mal Nun einen Jäger hier. Nun, aber einen Punkt. Willst du die armen Kinder noch gänzlich verwirren? Ich merke schon. Ich sollte mich lieber trollen und dir das Feld überlassen. Du kannst getrost bleiben. Nur Stille sollst du sein. Und jetzt, Konrad, gib mir deine Feldtasche und du, Sanna, reich mir deinen Korb. Ich habe einiges für euch zurechtgemacht. Da sind erst einmal ein paar Brote für den Weg. Auch Käse ist dabei. In das Fläschchen, das in dem Wolltuch eingeschlagen ist, habe ich schwarzen Kaffeeaufguss gefüllt. Eure Mutter soll ihn nur kosten. Er ist eine wahre Arznei. So kräftig, dass schon ein Schlückchen den Magen so wärmt, dass es den Körper in den kältesten Wintertagen nicht frieren kann. Die anderen Sachen, die in der Schachtel und in den Papieren sind, bringt bitte unversehrt nach Hause. Bei den letzten Worten hatte die Großmutter einen raschen Blick mit dem Großvater gewechselt, denn jene Päckchen enthielten nichts anderes als die Geschenke der Kinder, die sie am Abend unter dem Weihnachtsbaum finden würden, doch sie wussten nicht, dass sie dieselben schon jetzt in ihren Taschen trugen. So gerüstet und mit allem Notwendigen versehen, traten Konrad und Sanna den Heimweg an. Sie waren noch nicht weit von dem Hause der Großeltern entfernt, da begannen vereinzelt Schneeflocken zu fallen. Sanna! Ich habe es mir gleich gedacht, dass wir Schnee bekommen werden. Die Sonne stand heute früh ganz im Dunst und der graue Nebel... Siehst du den grauen Nebel dort über den Baumwipfeln? Ja. Das bedeutet meistens Schnee. Schneit es denn jetzt zu Hause auch? Na klar! Und es wird immer kälter. Bestimmt ist morgen unser Ententeich zugefroren. Dann können wir ja... heute schon die Schlittschuhe vom Boden herunterholen. Juhu! Wenn es noch mehr schneit, baue ich morgen wieder ein Schneehaus. Schnee, Schnee, Schnei herab. Schnee, Schnee, Schnei herab. Schnee, Schnee, Schnei herab. Schnee, Schnee, Schnei herab. Schnee, Schnee, Schnei herab. Schnee, Schnee, Schnei herab. Du wolltest doch Schnee. Aber nicht in den Hals. Das kriegst du zurück. Oh! Die Kinder jagten sich den Pfad entlang, der in spitzen Kehren den Berg hinaufzog. Als sie den Waldrand erreichten, waren die Zweige der Tannen schon mit einem weißen Flaum besetzt, Immer dichter fielen die Flocken, so dass bald kein dunkler Fleck mehr auf der Erde zu finden war. Ist es noch weit? Bis zur roten Unglückssäule? Ich glaube, ein Stück müssen wir noch gehen. Aber werden wir die Säule denn überhaupt sehen? Sie ist ja umgefallen, es wird darauf schneien. Das macht nichts. Sie ist ziemlich dick und außerdem hat sie noch das eiserne Kreuz an der Spitze. Das wird bestimmt herausschauen. Sei mal still. Was ist? Die Vögel haben aufgehört zu zwitschern. Ach, die haben sich nur in ihre Nester verkrochen. Konrad, warum biegst du nach rechts ab? Hier ist doch der Weg. Das ist egal. Weiter oben treffen beide Wege wieder zusammen. Wir sind noch nie hier gegangen. Ich weiß schon, was ich tue. Am besten, du gehst hinter mir, damit du in meine Fußtapfen treten kannst. Ich glaube, dort ist die Säule. Wir müssen also noch weiter nach rechts. Nein, Konrad, das ist bloß eine Wurzel. Aber die Richtung stimmt. Woher willst du das wissen? Es schneit so dicht, dass man nicht mal mehr die Bäume sieht. Ich bin diesen Weg schon gegangen. Sanna schwieg nun und folgte ihrem Bruder gehorsam nach. Wenn sie sich von Zeit zu Zeit umwandte, konnte sie sehen, wie ihre frischen Spuren sich in einem weißen Nebel verloren, so als kämen sie aus einem Nichts, als gäbe es dort draußen keine Dinge mehr, keine Bäume, keine Sträucher, keine Felsen, nur dieses stumme, mächtige Schütten des Schnees. Aber sie durfte nicht stehen bleiben, denn kaum hatte sich Konrad 3 Schritte von ihr entfernt, so sah sie ihn nicht mehr. Wo sind wir? Ich glaube, wir sind ein Stück oberhalb des Waldes. Dort, wo es im Sommer die großen Heidelbeeren gibt. Ich habe dich schon manchmal da hinaufgeführt. Dann kommen wir also gar nicht mehr an der Säule vorbei. Nein. Wir werden jetzt einfach weiter geradeaus gehen, bis wir auf der Höhe sind. Und danach steigen wir von dort aus ins Tal ab. Schade. Ich hätte mir so gern noch mal das Bäckerbild angeschaut. Das kannst du auch ein anderes Mal tun. Dann ist es vielleicht nicht mehr da. Unsinn! Im Winter verirrt sich sowieso niemand hier. Oh. Wer soll es da wegnehmen? Komm jetzt. Sollten wir nicht lieber umkehren? Wozu umkehren? Wenigstens bis dorthin, wo wir falsch gegangen sind. Wie willst du die Stelle jetzt noch wiederfinden? Der Schnee hat unsere Spuren längst zugedeckt. Und außerdem wird die Dämmerung bald beginnen. Da können wir nicht lange herumsuchen. Wir haben uns verirrt. Tu nicht so albern. Wir sind eben ein bisschen fehlgegangen, weiter nichts. Du wirst sehen. Gleich sind wir oben und dann geht es schnurstracks bergab und in einer Stunde sind wir zu Hause. Aber die Steigung wollte kein Ende nehmen. Streckenweise wurde es so steil, dass sie mit ihren Händen in den Schnee greifen mussten. Kamen sie einmal zu einer ebenen Fläche, so meinten sie bereits, dies sei der Weg ins Tal hinab, doch schließlich folgte ein neuer Anstieg und so ging es fort und fort. Längst hatten sie das Gespür für die Zeit verloren. Mir ist kalt. Du musst deine Arme gegeneinander schlagen, damit das Blut wieder in Bewegung kommt. Oder warte, ich gebe dir meine Jacke. Und meine Mütze kannst du auch bekommen. Du wirst dich erkälten. Ach was, ich bin nicht so empfindlich wie du. Ich weiß schon, wie ich mich warm halten kann. Du kannst mir den Wolltuch geben. Sind wir denn nicht bald zu Hause? Ich führe dich schon nach Hause. Es kann nicht mehr weit sein. Das sagst du ja doch nur so und meinst es nicht. Hey! Ist da nicht Glockengeläut? Ich höre nichts. Ich höre überhaupt nichts. Gehen wir weiter. Mutter wird sich Sorgen um uns machen. Wir werden ihr von dem vielen Schnee erzählen und von der roten Unglückssäule. Da wird sie uns gewiss nicht böse sein. Du, vielleicht hat Vater schon die Kerzen am Weihnachtsbaum angezündet und den Räuchermann ins Fenster gestellt. Aber ich wollte doch die Kerzen anzünden. Dann machst du es eben morgen Abend. Morgen ist aber nicht mehr der heilige Abend. Das lässt sich nun mal nicht ändern. Ich hatte mich so darauf gefreut. Du kannst es im nächsten Jahr wieder machen. Ich habe es noch nie gemacht. Immer hast du am heiligen Abend die Kerzen anzünden dürfen. Weil du noch zu klein dazu warst. Und zur Bescherung kommen wir bestimmt auch zu spät. Ja. Hör auf zu jammern. Ich will noch einmal lauschen. Irgendwas muss doch zu hören sein. Aber sie konnten nichts anderes hören als das Geräusch ihres Atems. Sie standen wie in eine weiße Finsternis gehüllt und die Augen taten ihnen weh von der gnadenlosen Helle des Schnees. Nach einer Weile glaubten sie, in ihrer Umgebung dunkle, schroffe Gebilde zu erkennen. Als sie näher kamen, waren es Felsen. Manche hatten die Größe eines Hauses und stiegen wie eine Mauer vor ihnen empor. Nachdem sie eine Zeit lang zwischen den Felsen hindurchgegangen waren, kamen sie wieder in freies Gelände und plötzlich fanden sie sich am Rande eines Abhanges, der sich wie ein Dach unter ihnen in die Tiefe schwang. Das ist zu steil! Hier schaffen wir es nicht! Wir schaffen es! Setze deinen Fuß vorsichtig tiefer. Ich werde dir ein paar Stufen graben. Aber ich kann mich nirgendwo halten! Ich stütze dich, versuch es schon! Konrad, du ziehst mich ja! Ah! Konrad, was machst du denn? Ich rutsche gleich ab! Gib mir deine Hand! Schnell! Oh, Mist! Hier kommen wir niemals hinunter. Das sehe ich auch. Der ganze Schnee unter dir ist auf einmal verschwunden. Ich habe eine Lawine ausgelöst. Lass uns umkehren. Wir versuchen es ein Stück weiter oben. Das ist zu gefährlich. Wir haben keine andere Wahl. Es dämmert schon. Du weißt doch, wie schnell es hier oben dunkel wird. Ich kann nicht mehr. Ich bin nicht so stark wie du. Hätte ich dich nur nicht mitgenommen. Ich will mich doch bloß ein wenig ausruhen. Das kannst du später tun. Schau nur. Es schneit schon viel weniger. Bald werden wir freie Sicht haben. Stütz dich auf meine Schulter. Da geht es leichter. Dort sind wieder die Felsen. Wir sind im Kreis gegangen. Das sind nicht die Felsen. Das ist Eis. Wir sind auf dem Gletscher. Juhu! Auf dem Gletscher? Aber das ist unser Glück. Erinnerst du dich, wie wir von unserem Garten aus manchmal zu dem Eise hinübergeblickt haben, wenn es in der Sonne funkelte und glitzerte. Ja. Und erinnerst du dich, was sich am Fuße des Eises befindet? Das sind doch die grauen Felsen. Nein, noch tiefer. Die Siederalpe. Genau. Wir müssen jetzt nur ein Stück über das Eis und dann zwischen den Felsen hinabsteigen. Wenn wir es bis zum Einbruch der Nacht zur Siederalpe schaffen, dann finde ich auch im Dunkeln nach Hause. Wir dürfen nicht über das Eis gehen. Hast du vergessen, was Großvater erzählt hat? Ich habe scharfe Augen. Ich werde schon auf die Spalten und Klüfte Acht geben. Außerdem schneit es kaum noch. Ich gehe nicht mit dir über den Gletscher. Das kannst du doch nicht machen. Sanna, wenn du mich im Stich lässt, dann sind wir beide verloren. Komm, reiß dich zusammen. Wir fassen uns bei den Händen. Ich zeige dir, wohin du treten musst. Los, versuchen wir es! Bitte, Sanna. Ich gehe nicht über den Gletscher. Gut. Dann setz dich dort unter den Block und gib auf unsere Sachen Acht. Ich will allein den Weg suchen. Sobald ich ihn gefunden habe, komme ich dich holen. Du bist verrückt! Konrad! Komm zurück! Konrad drehte sich nicht ein einziges Mal um. Wie besessen kletterte er an steilen Eisblöcken empor, übersprang kleinere Spalten, wich den größeren aus und kam immer tiefer in den Gletscherbruch hinein. Hatte er anfangs geglaubt, nur einen schmalen Eiswall überwinden zu müssen, so sah er sich nun in einem riesigen Labyrinth gefangen. Wohin er blickte, türmten sich neue Blöcke, schollen Spitzen empor und ließen keinen Ausweg erkennen. Schließlich wurde ihm klar, dass er die Richtung verloren hatte und nie zu Sanna zurückfinden würde. Er hockte sie auf den Boden aus lauter Verzweiflung und Ratlosigkeit. Am Himmel hatten sich die dichten Schneewolken zerstreut, erste Sterne blinkten auf, eisig, wie die Winternacht, die nun begann. Nachdem Konrad eine Weile vor sich hingestarrt hatte, glaubte er ein Licht zu sehen, drüben, bei einem gewaltigen Eisquader, der wie ein Kirchturm in die dunkle Luft aufragte, war ein gelblicher Schimmer auszumachen, als würde dort eine Laterne geschwenkt. Kriechend, stolpernd, tastend strebte Konrad dem seltsamen Licht entgegen, aber als er jene Stelle erreicht hatte, war dort nichts zu finden als das blanke Eis. Dafür bemerkte er den gelben Schimmer nun ein Stück weiter voraus und folgte ihm nach. Eine halbe Stunde wohl irrte er so auf dem Gletscher umher, bis er an den Rand des Eises kam und wieder auf sicheren Boden gelangte. Ganz in seiner Nähe sah er eine Gestalt kauern. Sanna? Konrad! Sanna! Oh, Gott sei Dank! Da bist du! Ich hatte solche Angst allein. Wo bist du denn gewesen? Ich dachte schon, du hättest mich hier vergessen. Wie kann ich dich vergessen? Ich habe dir doch gesagt, dass ich einen Weg suchen will. Und? Hast du den Weg gefunden? Es gibt keinen Weg. Da ist nur Eis. Wir können dort nicht weiter. Aber ich habe ein Licht gesehen. Ich habe das Licht auch bemerkt. Es sah aus wie eine Laterne. Nein, es war so etwas wie ein wandelnder Stern. Er blinkte und glimmerte in den verschiedensten Farben. Ohne das Licht hätte ich nicht mehr aus dem Eis gefunden. Ob uns jemand sucht? Niemand weiß, dass wir hier oben sind. Vielleicht war es das Christkind. Bestimmt muss es auch über den Berg, wenn es zu uns nach Gscheid kommen will, um die Geschenke zu bringen. Warum hat es sich uns dann nicht gezeigt? Weil niemand es sehen darf. Aber es wollte uns ein Zeichen geben. Sanna? Wir müssen die Nacht über hier bleiben. Ich weiß. Was sollen wir jetzt machen? Ich habe eine kleine Höhle entdeckt. Da unten zwischen den Steinblöcken. Unsere Sachen liegen schon dort. Wenn wir da unterkriechen, haben wir es warm und sind geschützt. Falls doch noch ein Wind kommen sollte. Es wird eine lange Nacht werden. Wir sind ja zu zweit. Da ist es nicht so schlimm. Als Konrad und Sanna die Höhle erreicht und sich niedergesetzt hatten, spürten sie erst recht die Erschöpfung in ihren Gliedern. Eigentlich waren sie froh, dass sie nun nicht mehr den langen Weg ins Tal hinabsteigen mussten. Sie klopften den Schnee von ihren Kleidern, holten ihre Brote aus den Taschen und begannen zu essen. Draußen funkelte eisig die Winternacht. Wir müssen ziemlich weit oben auf dem Berge sein. Sonst würden wir die Lichter in den Tälern sehen. Gerade heute werden überall die Lampen und Kerzen brennen. Und der alte Matthias wird wieder vom Kirchturm herab Trompete blasen. Weißt du noch, wie voriges Jahr der Pfarrer bei unserem Krippenspiel eingeschlafen ist? Dabei haben wir uns solche Mühe gegeben. Er hat sogar ein bisschen geschnarcht. Ich habe es deutlich gehört, weil ich immer bei der Kanzel herumstehen musste. Aber dann ist dem Josef der schwere Wanderknüttel aus der Hand gefallen, als er an der Herberge anklopfen wollte. Da hat der Pfarrer gedacht, es wäre der liebe Gott persönlich, der ans Kirchtor pocht. Ich würde jetzt gar zu gern einmal unten sein. Nur für einen Augenblick. Dann würde ich heimlich durch die Fenster schauen. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Ich würde lieber am Ofen sitzen und heißen Holunderpunsch trinken und Bratäpfel essen. Du, ich habe noch süße Mandeln im Korb. Großmutter hat sie mir zugesteckt. Mm. Du zitterst ja. Willst du deine Jacke nicht zurückhaben? Du brauchst sie doch selber. Ich brauche sie nicht. Außerdem ist im Korb noch ein warmes Tuch. Wenn nur das Christkind uns nicht vergisst. Ich habe mich so auf die Geschenke gefreut. Vater wird ihm schon sagen, dass wir auf dem Berge sind. Schon vor Einbruch der Dämmerung hatte die Mutter besorgt nach dem Berge ausgeschaut, ob sie die Kinder nicht endlich erblicken könne. Und als es schließlich zur Gewissheit wurde, dass etwas vorgefallen sein musste, schickte der Schuster seinen Gesellen nach Milsdorf hinüber. Stunden vergingen. Am späten Abend kehrte der Geselle zurück und die Nachricht, die er brachte, war alles andere als ermutigend. Der Schuster rief rasch seine Freunde und Nachbarn zusammen, dass sie ihm bei der Suche behilflich seien. Man rüstete sich mit Schaufeln, Stricken, Äxten, Steigeisen und anderen Gerätschaften aus und schlug schweigend den Weg zur roten Unglückssäule ein. Zur gleichen Zeit näherte sich ein anderer Zug von der Milsdorfer Seite her dem Berg. Im Wald leuchteten Fackeln. Oben bei der umgestürzten Säule trafen beide Gruppen zusammen. Ein Feuer wurde angezündet und dann wurde gemeinsam beratschlagt, wie weiter zu verfahren sei. Konrad. Konrad. Was ist? Du darfst nicht schlafen. Ich schlafe nicht. Doch, du hast geschlafen. Ich war nur auf einmal so müde. Wenn man in den Bergen einschläft, sagt Vater, erwacht man nie mehr. Das weiß ich. Es sollen sogar Leute ein halbes Jahrhundert im Eis gelegen haben. Und als man sie gefunden hat, sahen sie noch so aus wie damals. Aber die, die sie von früher kannten, waren längst alt geworden. Zu dumm, dass es hier so eng ist. Ich würde gerne ein wenig herumlaufen. Wollen wir mal den Kaffeeaufguss probieren? Der ist für Mutter. Gib mir deine Feldtasche. Puh, riech mal, ist der stark. Pfui, bitter. Wie grüner Eichelsud. Das Zeug trinke ich nicht. Doch, du trinkst es. Trink du zuerst. Nun, wie schmeckt es? Wermut ist schlimmer. Und jetzt du. Ob da Asche drin ist. Los, noch einen Schluck. Das reicht. Ich habe schon eine Feuerkugel im Bauch. Du. Das kommt vom Gletscher. Drüben. Es klingt so unheimlich. Das ist nur das Eis, das auseinanderbricht. Nein, das ist der Berg. Er spricht zu uns. Hörst du nicht, was er sagt? Wir sind in Gefahr, wir müssen hier fort. Unsinn. Hier sind wir sicher. Da sind Risse im Boden. Ich sehe nichts. Sie werden immer breiter. Halt mich fest. Sanna, hör auf. Da ist nichts. Komm, trink noch einen Schluck. Es ist so dunkel. Dauert es noch lange bis zum Morgen? Ich weiß es nicht. Und wenn es nie wieder hell wird? Hör doch endlich auf! Siehst du den großen Stern dort, der so rötlich flimmert? Ja, ich sehe ihn. Vorhin stand er drüben über den Felszacken. Und nun ist er in der Mitte des Himmels angelangt. Das ist ein Zeichen dafür, dass schon eine Menge Zeit vergangen sein muss. Wenn er nur schneller wandern würde. Es war die Stunde, da unten in den Tälern die Glocken zur Mitternachtsandacht riefen. Von Ort zu Ort tönte das festliche Geläut und füllte die Luft mit einem mächtigen Klang. Doch von all dem ahnten die Kinder nichts. Atemlos lauschten sie auf das Krachen des Eises. Und als sie zum Gletscher hinüberschauten, bemerkten sie dort eine helle Gestalt. Sie trug einen altmodischen grauen Rock und unter dem Arm hielt sie einen geflochtenen Korb, der mit Broten und Semmeln und Brezeln gefüllt war. Doch es war kein gewöhnliches Backwerk, denn es bestand aus feinstem blauem Eis. Wer ist das? Es ist der Bäcker. Was tut er hier mitten in der Nacht? Ich glaube, er will zu uns. Er ist viel jünger als auf dem Bild und doch nicht so hässlich. Steinalt ist er und sieht aus wie ein Waldschratt. Jetzt lächelt er uns zu. Ich finde, er schaut ziemlich finster drein. Vielleicht will er sich bei uns ausruhen. Du, da draußen, bleibe ja stehen und komme uns nicht zu nah. Das ist aber keine höfliche Begrüßung. Konrad hat es nicht so gemeint. Komm nur ruhig herein. Hier ist es wärmer. Wärmer? Nein, das ist nicht gut. Ich bleibe lieber hier im Schnee. Oh, der herrliche Schnee. So weiß, so weich, so köstlich kalt. Alles deckt er zu. Alles macht er gleich. Man kann in ihm versinken und schlafen. Schlafen. Man darf nicht schlafen, sonst erfriert man. Wie ist es, Sanna? Möchtest du eine Brezel? Danke. Kann man die essen? Essen? Aber nicht doch. Anschauen sollst du sie, bewundern, wie sie glitzert, wie zart ihre Kristalle sind. Sie ist wunderschön. Du darfst sie behalten. Bist du wirklich der Bäcker? Der von der Unglückssäule? Von welcher Unglückssäule? Die unten auf dem Bergrücken steht. Ah, hat man mir sogar eine Säule errichtet. Dabei bist du gar nicht tot. Tot? Was für ein hässliches Wort. Wohnst du denn hier oben? Wir haben nirgends eine Hütte gesehen. Ich wohne in keiner Hütte. Ich wohne in einem Palast. Wo ist dein Palast? Dort drüben. Da ist doch der Gletscher. Schaut nur genauer hin. Seht ihr nicht die Türme, die Zinnen, das weiße Tor mit der Zugbrücke? Das ist nichts anderes als Eis und Schnee. Kommt mit, ich will euch alles zeigen. Es ist so dunkel draußen. Können wir nicht warten, bis es Tag wird? Wozu warten? Kommt, ihr müsst den Palast von innen sehen. Er hat Säle, so viel wie das Jahr an Tagen zählt. Hat endlose Galerien und Korridore aus blauen, grünen, rosafarbenen Eiskristallen. Er hat eine Backstube, die ist wie eine Halle so groß. In ihrer Mitte steht ein Ofen aus reinem, weißem Schnee. Und in seinem Inneren lodern blaue, eisige Flammen. Dort backe ich mein Brot aus feinstem Schneemehl. Es gibt nichts Luftigeres, nichts Zerbrechlicheres. Ach, Sanna, gib auf deine Brezel acht. Sie ist schon halb zerschmolzen. Oh, das wollte ich nicht. Es tut mir leid. Ist nicht so schlimm. Ich gebe dir eine neue. Ich habe noch viele davon. Tausende, Millionen von Broten, Zöpfen, Brezeln, Wecken, Plätzchen liegen in meinen Kammern, meinen Lagerräumen, in den Gängen und Labyrinthen meines Eispalastes. Ich habe sie für die Ewigkeit gebacken, nicht für die gierigen Bäuche der Menschen. Kommt mit, ihr beiden. Habt keine Angst. Ich zeige euch meine Schätze, meine eisigen Köstlichkeiten. Wollt ihr nicht meine Gehilfen werden? Ich hätte ein paar tüchtige Hände nötig jetzt, wo es Winter wird und der viele Schnee überall. Dieser prächtige Schnee. Ich gehe nicht in deinen Palast. Ah. Unsere Eltern warten doch auf uns. Sie werden es verwinden. Sie brauchen euch nicht und ihr braucht sie nicht. Komm, Sanna. Wenn dein Bruder nicht will, geh wenigstens du mit mir. Du sollst es gut haben. Nun gib mir deine Hand. Ei, dein Blut ist noch immer zu warm. Aber das gibt sie schon. Hab ein wenig Geduld. Lass Sannas Hand los. Hast du gehört? Und deine Semmeln und Brezeln kannst du wieder mitnehmen. Sie gefallen uns nicht. Höre nicht auf deinen Bruder. Ich will dir etwas zeigen, was du noch nie gesehen hast. Wenn du nicht sofort Sannas Hand loslässt, taue ich dein ganzes blödes Backwerk auf mit meinem heißen Atem. Warum bist du so böse zu ihm? Er meint es doch lieb. Ich gehe mit. Ich bin bestimmt bald zurück, noch ehe es Tag wird. Brav, Sanna. Ich werde dich führen. Es sind bloß ein paar Schritte. Siehst du, das weiße Tor steht schon offen. Was ist das dort vor dem Tor? Das sind ja lauter Eisbären und Pinguine. Sie warten alle auf dich. Sie wollen dich verwöhnen. Bleib hier. Sanna, wach auf. Es gibt keine Rettung von dort. Na, warte. Ich hab noch eine Menge Puste. Meine Brote, meine Brezeln, mein schönes Backwerk. Ach, du grober Kerl, du Bauerntrampel. Wie es tropft und dahin schmilzt. Gleich blase ich auch deinen Eispalast weg und dann mache ich Frühling hier oben. Frühling? Nein, um Himmels Willen. Keinen Frühling! Es soll Winter bleiben! Winter! Für alle Zeit! Wo ist der Bäcker? Ich habe ihn vertrieben. Trink noch den Rest vom Kaffeeaufguss. Konrad, wo sind denn die Sterne hin? Ich sehe sie nicht mehr. Es wird hell. Sanna, der Tag bricht an. Die lange Nacht ist vorbei. Wie gebannt schauten die Kinder zu ihrer Höhle hinaus, auf jene ferne Himmelsgegend, in der sich allmählich ein gelblicher Schimmer abzuzeichnen begann. Wie still und heilig war diese Stunde, da aus der Schwärze der Nacht die Farben in die Welt zurückkehrten. Noch taumelnd vor Müdigkeit erhoben sich Konrad und Sanna. Die Sachen waren rasch gepackt, die Päckchen aber, unter deren knisterndem Papier ihre Geschenke warteten, hatten sie nicht einmal angerührt. Als sie vor die Höhle traten, erhob sich eben über dem Bergsaum die Sonne in den Himmel. Nachdem sie eine gute Stunde gelaufen waren, glaubten Konrad und Sanna drüben auf einem entfernten Schneefeld ein hüpfendes Feuer zu erblicken. Es tauchte auf und nieder und hüpfte immerfort. Nun erkannten sie, dass es eine Fahne war aus rotem Stoff. Überall auf dem Bergrücken bewegten sich dunkle Punkte. Sie suchen uns. So viele Menschen! Sie kommen immer näher. Hallo! Wir sind hier oben! Hier sind wir! Hallo! Hierher! Da waren sie alle. Der Großvater mit seinen Knechten und der Vater mit seinen Freunden und Nachbarn. Sie schlossen die Kinder in ihre Arme und ein jeder, ob Freund oder Fremder, wollte sie an sein Herz drücken. Unten auf der Siederalpe aber wartete schon die Mutter. Sie vermochte nichts zu sagen. In ihren Augen stand noch die Sorge der durchwachten Nacht. Man versammelte sich zu einem Gebet. Danach wurden die Kinder in einen Schlitten gesetzt, der sie nach Hause brachte, wo sie sich von den Strapazen erholen konnten. Auch die Großmutter war nun eingetroffen, und so wurde das Weihnachtsfest gemeinsam begangen, wie schon seit Jahren nicht mehr. Abends läuteten die Glocken zur Andacht, ihr Getön schwang von Tal zu Tal, doch dieses Mal waren es Freudenglocken. Noch lange Zeit später konnte ein Fremder, wenn er auf seinen Wanderungen nach Milsdorf oder Gscheid kam, im Wirtshaus von jener wunderbaren Begebenheit erzählen hören, und blickte er dann zum Fenster hinaus, so sah er im Abendlicht den hohen Schneeberg glänzen, den man den Gars nennt. Bergkristall. Hörspiel von Mario Göpfert nach Motiven der gleichnamigen Erzählung von Adalbert Stifter. Dramaturgie Christina Schumann, Musik Rainer Böhm. Die Personen und ihre Darsteller waren Konrad, Götz Schulte, Sanna, Nadja Engel, Großmutter, Barbara Dittus, Großvater, Axel Werner, Bäcker, Klaus Hecke, Erzähler, Martin Seifert. Schnitt Wenke Decker, Ton Wolfgang Mastoff, Regieassistenz Irene Fischer, Regie Rainer Flath.